Nest, der Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Krähennest, Podcast, zweiter Tag, LPT Bottrop. Zweite Wahl, weil der Carsten sich bisher wieder gedrückt hat, einen Podcast zu machen. Ja, an dieser Stelle sage ich das direkt. Stellt euch doch ganz kurz an. Beisitzer, die ersten beiden sind gewählt. Es kommt noch ein Wahlgang. Ich habe mir direkt die ersten beiden Menschen, die gewählt wurden, geschnappt. Und deswegen stellt euch kurz vor und erzählt unseren Zuhörern doch, wie es euch geht. Hallo, ich bin Frau Maya. Ja, wie soll ich mich denn vorstellen? Ich bin 27, komme aus dem EN-Kreis, bin dort ja bisher Büropirat gewesen und bin jetzt Beisitzer. Das ist interessant. Ja, ich finde es total cool und ich freue mich total auf das kommende Jahr, ja. Ja, hallo, und ich bin die Sasa, sonst auch als Fidelis Amica auf Twitter und im Wiki unterwegs. Ja, ich bin im Moment gerade noch völlig überwältigt von dem ganzen tollen, positiven Feedback, was ich von euch gekriegt habe. Es ist echt unglaublich und ich freue mich jetzt einfach nur wahnsinnig auf die Zusammenarbeit mit euch und ja, auf einen geilen Wahlkampf, und wir werden das Ding rocken und werden in den Bundestag kommen und nächstes Jahr auch in die Kommunalparlamente. Auf geht's! Yep. Das ist ja schon mal eine starke Ansage. So, die anderen habe ich immer gefragt, was sie sich für das kommende Jahr vorgenommen haben. Bei den Beisitzern, so ich das gelernt habe, ist das ja immer so ein bisschen frei, wo man sich so ein bisschen einbringt. Der Daniel Zahn hat irgendwie 3.500 Tickets bearbeitet oder so. Was habt ihr euch vorgenommen für das nächste Jahr? Genau, ich habe es bei meiner Vorstellung schon gesagt. Ich werde als Teammitglied im PolGF-Team mitarbeiten und dementsprechend auch dem Jens Ballotter zuarbeiten, da sehe ich dann auch so meinen Schwerpunkt, den ich setzen möchte. Ja, als Beisitzer hat man ja, wie gesagt, so ein bisschen die freie Themen, das ist nicht festgelegt, und da möchte ich so ihm unter die Arme greifen, ihm zuarbeiten, so gut wie ich das kann. Ja, und mein Schwerpunkt werde ich in der Öffentlichkeitsarbeit legen, wie ich es auch schon bei meiner Rede gerade gesagt habe. Ich sehe da einfach meine größten Stärken drin und mir macht es einfach wahnsinnig Spaß, die Leute zu begeistern und die Leute von unseren Ideen und Visionen zu überzeugen. Und genau daran möchte ich ihm ansetzen. Ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für den Beisitzer, aber vielleicht kann man damit auch ein Stück weit dann auch zeigen, dass nicht unbedingt immer ein hoher Posten notwendig ist, um wirklich dann auch gute Öffentlichkeitsarbeit zu leisten. Ich werfe meinen Blick mal zu dem Pressesprecher, der neben mir sitzt. Er lässt sich nichts anmerken. Gut, machen wir weiter. Wie sieht es aus? Die kommende Wahl, also ist hier ein Wahlgang am, um einen dritten Beisitzer zu wählen. Wie schätzt ihr das ein? Ihr könnt hier frei reden, was ihr sowieso erst nachher veröffentlicht. So, ja, ich glaube, es wird knapp. Also, ich bin echt gespannt. Ich habe überhaupt keine Idee, wer es werden wird, ganz ehrlich. Ja, ich bin auch sehr gespannt. So wie ich mitgekriegt habe, wird sich der eine oder andere jetzt gleich noch nachträglich auf die Liste setzen lassen, weil aufgrund der Verkehrsbedingungen konnten einige nicht rechtzeitig hier sein. Ja, und dann lassen wir uns mal überraschen, was gleich passiert. Wenn du gerade sagst, Verkehrsbedingungen, konnten Leute nicht hier sein, die sich wählen lassen wollten. Ich frage das mal wirklich ganz so dann aus dem Gespräch raus, seht ihr das als ein Problem, dass man da Limitierungen hat durch die Anreise, sich wählen zu lassen? Ja, das ist sicherlich ein Problem, und insofern, also so ein dezentraler Verteiltag wäre bestimmt schon spannend, wenn man das irgendwie hinkriegen würde. Einfach weil nicht jeder aus allen Ecken des Landes immer 5 Stunden anreisen kann. Also 5 Stunden vielleicht nicht, aber es ist ja schon. Und wenn man auf öffentliche Verkehrsmittel zum Beispiel angewiesen ist, am so einem Sonntag, ist das gar nicht so einfach. Das kenne ich aus meinem Dorf, dass das gar nicht so einfach ist, dann wegzukommen. Wie heißt das Dorf, wenn ich fragen darf, oder möchtest du das in der breiten Medien nicht platttreten? Ich komme aus Ennepetal, das ist ganz interessant. Also wenn ich da sonntags zum Beispiel zu meinen Eltern fahren möchte, das klappt dann mal alle 1,5 Stunden. Öfter komme ich da dann nicht hin am Sonntag. Und das erste Mal, glaube ich, um 10 und das letzte Mal so um 8. Man ist also wirklich sehr stark limitiert. Ich gehe die Frage direkt mal weiter. Ja, also da müssen wir unbedingt was tun, weil es ist einfach nicht jedem zuzumuten, zu den Parteitagen zu kommen. Bei manchen mangelt es auch wirklich an den finanziellen Möglichkeiten. Andere schaffen es aufgrund von der Arbeit nicht, weil sie Schichtdienst haben oder am Wochenende arbeiten müssen. Also da müssen wir unbedingt schauen, dass wir eine Möglichkeit finden, sei es jetzt über dezentrale Parteitage, oder es gibt ja auch noch diverse andere Ideen im Rahmen einer ständigen Mitgliederversammlung, wobei das ständig in Anführungsstriche aus meiner Sicht zu setzen ist. Aber das sollten wir jetzt dann auch im werden wir heute noch diskutieren und dann sollten wir auch zeitnah da eine Lösung zu finden. Mhm. Du bist also für die ständige Mitgliederversammlung? Wir sollten dazu auf jeden Fall was finden. Ja, wie gesagt, also ständig würde ich ein bisschen in Anführungsstriche setzen, weil es ist auch nicht zumutbar, wirklich durchgängig Dinge abzustimmen. Also da sollte man schon schauen, dass man wirklich Themenblock setzt, dass man sich selber auch die Zeit da nimmt, um sich mit den einzelnen Bereichen zu beschäftigen und zu informieren und dann hinterher auch anständig dann dementsprechend abstimmen zu können. Da gibt's noch ganz viele andere unterschiedliche Möglichkeiten. Ich möchte es auch nicht zwangsläufig mit Liquid Feedback in Verbindung bringen. Schauen wir einfach mal. Die Diskussion wird heute angestoßen und dann werden wir zusehen, dass wir da schnellstmöglich da auch eine Lösung finden. Gut, ich reiche die Frage direkt weiter. Ja, ich bin sicher, dass wir da Tools finden müssen. Ich glaube nicht, dass die ständige Mitgliederversammlung vollständig einen Parteitag ersetzen würde. Dazu ist es einfach auch sehr theoretisch, wenn man einfach was liest und wie gesagt, nicht jeder ist dann immer dabei und jeder kann alle Themen im Auge behalten. Mhm. Da müssen sicherlich Lösungen gefunden werden und ich bin sicher, da werden fachkundige Leute diskutieren, was da demokratisch am allerbesten klappt, dass man da die bestmöglichste Lösung findet. Ja, letztendlich werden wir da sicherlich irgendwann eine Lösung finden müssen. Genau. Alles klar, ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wünsche euch noch ein dann jetzt. Ah nee, eins muss ich noch sagen, das zweite Engelchen hat sich geoutet. Musst du nicht verstehen, hör die Podcast von gestern, weißt du Bescheid. Ich danke euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ja, ich danke auch für deine Zeit jetzt gerade und ja, ich freue mich einfach auf das nächste Jahr und freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch allen da draußen und ja, lasst uns das Ding rocken. Ja, da schließe ich mich doch mal spontan an. Da kann ich gar nicht mehr, du hast das so toll gesagt, ich kann mir da gar nicht mehr. Ich freue mich. Ja. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.